Warten auf die Muse. Stunde um Stunde verstreicht, nichts hat der Dichter erreicht. Das Warten auf Einfälle bringt heute nur Reinfälle. Dichten ist nicht so einfach.